1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ganz pünktlich sind wir heute da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute ist eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema, Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Meine erste Anruferin hat den schönen Namen Rosi und sie ist 65 Jahre alt. Guten Morgen, Rosi. Guten Morgen, Domian. Hallo, Rosi. Um was geht's? Folgendes. Meine jüngste Tochter hat sich vor 3 Monaten mit 39 Jahren das Leben genommen. Und zwar hat sie sich mit Benzin übergossen und sich angezündet und ist am nächsten Tag an den Folgen verstorben. Mein Gott. Ja. Wo hat sie das getan? Also pass auf, es gibt eine Vorgeschichte. Und zwar kannst du sagen, hat so vor circa 6 Jahren angefangen. Da hat sie ihren Lebenspartner verloren, der war 41. Der ist am plötzlichen Herzversagen gestorben. Und von da an, kannst du sagen, ging es so peu à peu bergab mit ihr. Dann hat sie dann immer angefangen, hat irgendwelche Wahrsagerinnen angerufen, wollten. Halt, wo hat sie angerufen? Bei Wahrsagerinnen. Bei Wahrsagerinnen, naja. Ja. Mhm. Und man wollte Kontakt zu ihrem Partner aufnehmen, was die ihr natürlich auch ermöglicht haben. Du weißt ja, wie das ist. Mhm. Ich finde das sowieso, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Mach mal meine Frage, du hattest mich gerade missverstanden. Ich hatte gefragt, wo sie das gemacht hat. Ja, pass auf. Das war ihr dritter Selbstmordversuch. Der war dann erfolgreich. Sie war in einer psychiatrischen Klinik wegen diesen vorangegangenen Selbstmordversuchen. Ja. Sie war also psychisch sehr, sehr angeschlagen. Also ist das in einer Klinik passiert? Ja, kannst du so sagen. Nein, sie hat immer Wochenendurlaub gekriegt, sonnabends. Dann haben wir sie abgeholt nach Hause. Und sie hatte mich einen Tag vorher schon angerufen und hat gesagt, Mama, du kannst mir einen Gefallen tun und mir einen Liter Spiritus besorgen. Mhm. Aber als Mutter, da schrillen dann alle Alarm. Ich sage, was willst du denn damit? Ach, sagst du, ich will Fenster putzen, weil ich das auch machen will. Ich sage, ach, vielleicht lass mal, ich habe noch Spiritus, den nehmen wir dann, können wir dann. Na, da war das Thema erledigt. Das heißt, sie hat sich das selbst besorgt? Nein, sie hat sich nicht selbst besorgt. Mein Mann hat sie dann sonnabendmorgen aus der Klinik abgeholt, was ich aber nicht gewusst habe. Da hat sie zu meinem Mann gesagt, Papa, lass mal 5 Liter Reserve in den Kanister rein. Mama regt sich doch immer auf wegen dem Benzin und so. Ja, und der hat das nicht geschnallt. Also, das hat sogar dein Mann ihr das Benzin. Der hat ihr sogar das Benzin dazu besorgt. Also ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte genau wie mit dem Spiritus. Ich habe aber nicht geahnt, also nicht im geringsten geahnt, dass sie sich da eventuell mit übergießen wollte. Ich habe eher gedacht, dass sie es trinken will oder so, ne? Ja. Kommen wir nochmal auf meine Frage zurück. Wo hat sie es denn gemacht? In ihrer Wohnung? So, pass auf. Sie wollte den Tag, also den Sonnabend, den besagten, wollte sie dann immer zu raus. Und ich sie wollte Fahrrad fahren. Und ich habe sie nicht gelassen. Und dann irgendwie waren wir abgelenkt. Dann habe ich nur so im Unterbewusstsein so nebenher gehört, wie sie gesagt hat, macht's gut, ihr beiden. Und ist raus. Da habe ich mir aber noch nicht dabei gedacht. Ich also raus gedacht, in die Natur irgendwohin. Ja. Also sie wollte dann mit dem Fahrrad fahren. Ja. Und ich habe aber, und nach einer Stunde sage ich zu meinem Mann, wir müssen sie suchen gehen. Ich sage, die hat nur so eine Sweatshirtjacke an und ich sage, also hat sie es draußen gemacht. Ja. Sie hat es draußen im Wald, auf dem Feld gemacht? Ja, nee, pass auf. Sag's mir doch mal erstmal, wo? Also an so einem kleinen, wir haben so einen kleinen See hier im Dorf. Ah, ja. Und da ist sie auch so gerne hingegangen. Und dann an dem See hat sie es gemacht? An dem See hat sie es gemacht, Wer hat sie gefunden? Da waren zwei Spaziergängerinnen, die mit ihren Kindern da spazieren gegangen sind. Und sie hat um Hilfe gerufen. Da brannte sie schon. Also da war die Sache schon vorbei. Vorbei. Mhm. Da war das alles schon vorbei. Wie viel Haut war verbrannt? 90%. 90%. Ja, ja, und die hat dann sofort den Notarzt gerufen und die haben Hubschrauber dann angefordert. Dann ist sie nach Hannover in die medizinische Hochschule geflogen worden und abends um 8 habe ich dann den Anruf aus Hannover gekriegt. Ich wollte natürlich gleich hin, aber wann ist sie denn dann gestorben? Sie ist dann einen Tag drauf später, um 17 Uhr ist sie dann eingeschlafen. Die hatten sie ins künstliche Koma gelegt, ja, aber die haben abends... Du bist nicht mehr hingefahren? Nee, mein Bruder ist dann noch gekommen, ich wollte hin und die Oberärztin hat gesagt, ich soll meine Tochter so in Erinnerung behalten, wie ich das zuletzt gesehen habe. Bereust du das? Einerseits ja, weißt du, da geht ja so viel im Kopf rum, so viel. Das hast du gerade das ja auch erzählt mit dem Benzin, dass ihr Vater, also dein Mann, ihr das gegeben hat. Und hast du gerade gesagt, ich hätte es ihr nicht gegeben. Nee, ich hätte es ihr nicht gegeben. Machst du deinem Mann Vorwürfe? Nein, nee. Weil mein Mann einfach nicht die Antenne dafür hat. Das ist ein herzensguter Mensch, der tut alles. Du hattest ja schon eine Geschichte der Selbsttötungsversuche hinter sich. Das war eine mehrere, ja, die du gerade das gehört erste hast. War, wenn du so willst, kein richtiger Selbstmordversuch. Da hat sie ein Cuttermesser genommen, weil ich auch immer, das habe ich auch immer hier liegen, weil ich viel bastle. Und dann hat sie sich ins Bein damit geschnitten. Und dann wollte sie mir das nicht zeigen, aber ich konnte doch da nicht einfach zugucken. Aber sie war eine psychisch sehr angeschlagene Frau. Ja. Sehr. Das heißt, wahrscheinlich war das jetzt so programmiert schon in ihr, dass das so kaum aufhaltbar war. Vor allen Dingen, wenn sie in psychiatrischer Behandlung war. Das ist ja auch ein Ding. Sie ist in psychiatrischer Behandlung, die lassen sie fürs Wochenende raus und dann nimmt sie sich das Leben. Das ist ja auch. Ja. Konnte man das nicht vorher absehen, dass sie so hochgradig gefährlich war? Doch, ich denke schon, dass die da vom Fach waren und die hätten das. Sie hat gesagt, Mama, mein Herz tut so weh. Da haben wir eher den Blutdruck gemessen, weil ich habe den Blutdruck wegen meinem Mann schon alleine. Der hatte einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall und den versorge ich ja auch. Und machst du denn der Klinik in gewisser Weise Vorwürfe, dass ja, sie rausgehen? Ja, ich bin dahin. Also ich bin eine Mutter, die wirklich kämpft. Ich habe ja noch eine Tochter, die, weißt du, ich mag das manchmal so gar nicht, das ist ja jetzt wirklich öffentlich. Sie hat paranoide Schizophrenie. Das heißt aber nicht, dass sie plemplem ist. Mhm. Das meinen ja die meisten. Du traust dich das ja gar nicht zu sagen. Nun ist ja die Frage, ob du oder ob ihr als Familie etwas unternehmen werdet gegen die Klinik. Ich werde nicht gegen ankommen. Ich bin da gewesen und, aber Domian, ich kenne diese ganzen Sachen da schon in Königslutter. Das ist hier unsere nächste Klinik, die größere Psychiatrie. Ich kenne das da. Weißt du, was die machen? Rosi, stopp. Du hast jetzt den Namen der Klinik genannt. Das können wir nicht so stehen lassen. Du beschuldigst jetzt die Klinik. Ich beschuldige die Klinik. Ja, aber es hört sich jetzt gerade so an. Und jetzt kann die Klinik in diesem Moment kein Gegenwort. Lassen wir es mal einfach so stehen. Vielleicht wäre es doch ganz gut, wenn ihr euch mal mit einer Patientenberatung in Verbindung setzt, ob man da irgendetwas unternehmen sollte. Lass uns noch über das Unglück und die Trauer reden. Als du das erfahren hast, das muss doch für eine Mutter eine unglaubliche Katastrophe sein. Ja, das ist es auch. Das ist es auch. Du kannst das überhaupt nicht fassen. Sie hat ja immer nur davon geredet. Sie hat immer gesagt, Mama, ich will nicht mehr leben, Mama. Und sie hat sogar offen mit mir darüber geredet, wie man es machen könnte. Ich habe immer gesagt, Denise, warum? Und dann. Sie waren nicht von abzubringen. Sie waren nicht. Sie wollte nicht mehr leben und sie wollte nicht mehr leben. Gibt es Momente in dir, wo du dir eingestehst, ja, ich konnte auch nicht mehr machen? Als Montagist stehst du das nicht ein, wo die Ärzte, mit denen ich geredet habe, also ich habe ja mit den Ärzten, die haben auch, also die waren auch sehr verständnisvoll und sind auch wirklich drauf eingegangen da in der Klinik. Ne? Ich bin ja danach auch da gewesen und die haben gesagt, ich hätte es nicht verhindern können. Das wird wahrscheinlich auch so sein, wie du mir das jetzt geschildert hast. Ich merke, Rosi, dass du wirklich, und es ist ja nun wirklich sehr verständlich, wenn die eigene Tochter sich durch Verbrennungen das Leben genommen hat, dass du völlig außer dir bist. Ich möchte, dass wir uns in Ruhe mit dir unterhalten, jetzt im Hintergrund. Dazu bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich wieder an. Ich möchte jetzt hier von meiner Seite dir von Herzen alles Gute und viel Kraft wünschen. Ja, und was wir sonst noch vielleicht für dich tun können, das bereden wir jetzt mal im Hintergrund in Ruhe. Alles gut. Liebe Rosi, von Herzen alles Gute. Danke dir so, Mian. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Björn ist hier und Björn ist 31. Guten Morgen. Das stimmt, hallo. Das stimmt, hallo Björn. Wo ist es kalt draußen? Ja, erstmal schönen guten Abend. Ja, du bist draußen auch gerade? Nee, drin. Achso, weil du gerade reinkommst. Achso, verstehe. Okay. So, ja. Über was reden wir? Grobes Thema, ich habe 30.000 Euro Schulden. Wie viel? 30.000. 30.000 Euro Schulden. Ja. Warum? Weil ich einiges gekauft habe und ja, Doofheit. Also es ist einfach Doofheit und... Du hast einiges gekauft. Das heißt, was heißt das? Was hast du gekauft? Zum Beispiel beim Versandhandel habe ich für 5.000 Euro Schulden. Was hast du dir da bestellt? Alles Mögliche. Na was denn? Und teuren Fernseher, PlayStation 3, Bett, dann für die Kinder, Kinderbett und so weiter und dann auch dies und das, jene, also alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Ja, die man eigentlich nicht braucht, die Sachen, die man, oder man hätte sie irgendwo anders vielleicht auch billiger kriegen können. Naja, das stimmt ja. Mhm. Also wir wollten nur mal neue Sachen haben und nicht alte Sachen und ja. Wer? Ja. Wir heißt du, ihr seid eine Familie, Frau. Deine Frau und wie viele Kinder? Zwei Kinder. Mhm. Ja. Dann habe ich eine Ausbildung angefangen als Altenpfleger. Ja. Da gab es einen Bildungskredit von 3.000 Euro. Ja. Muss anders zurückbezahlen. Deine Kreditkarte 1.500 Euro. Also es läppert sich einfach so an und. Ja. Seit wann hast du diese 30.000 Euro Schulden? Man kann sagen, es war 2009, also seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren. Und die schiebst du so vor dir her. Wird es denn noch mehr oder hast du zumindest dann so seit einer gewissen Zeit die Bremse gezogen? Ich versuche jeden Monat 325 Euro zu bezahlen. Hm? Das heißt, noch 92 Monate bin ich damit durch. Und 92 Monate, das hört sich lang an, ist auch lang. Ja, diese 30.000 hast du im Block bei einer Bank Schulden? Hast du das Geld erst geliehen und dann beim Versandhandel oder hast du das beim Versandhandel? Ich habe beim Versandhandel, beim Kredit habe ich dann, also so ein Bildungskredit habe ich bei der Bank Schulden, dann, also überall da ich verstehe. Schulden. Und also ist nicht, ja, ich verstehe. Es summiert sich so zusammen. Verschiedene ganz genau. Treffen. Und was machst du denn beruflich? Du hast gerade gesagt, du machst deine Umschulung, war da geplant? Ja, hatte ich gehabt, ja. Ja, aber was hast du denn gelernt? Gar nichts. Gar nichts? Nix. Und was hast du früher gemacht, beruflich? Ich war Dachdecker. Ja, aber da hat man doch was gelernt. Bin vom Dach gefallen, vor 4 Jahren und das war 10 Meter hoch und hab mir dann eine Platte im Fuß und ja. Ach so. Hast du richtig Dachdecker gelernt? Gelernt nicht, aber gearbeitet. Gearbeitet, okay. Und seitdem, seit diesem Unfall läuft das so schwierig mit der Arbeit? Ganz genau, weil ich da eine Platte im Fuß habe, eine Titanplatte. Mhm. Und ich kann nicht so arbeiten, wie man möchte und so weiter. Ich kann nicht so weit laufen, ich kann nicht so weit gehen. Und das ist ein Handicap, was ich mit trage und... Ja, dann habe ich hinterher dann versucht, als Altenpfleger zu arbeiten und das ging in die Hose und ja. Warum ging das eigentlich in die Hose? Weil ich nicht konnte. Warum konnte ich nicht? Ich habe mir etwas vorgemacht, ich kann das, aber hinterher war ich einfach so zu labil, weil die Alten auch gestorben sind zum Beispiel und auch das hab ich nicht geschafft mit dem, immer der Trauer und so weiter. Da sind meine Mutter und meine Vater, ja, meine Eltern halt gestorben. Verstehe. Ja, und jetzt nicht damit, das geht ihnen nicht. Das ist ja auch ein sehr schwieriger und belastender Beruf und das kann auch nicht jeder. Jeder hat auch nicht die Stärke dafür. Ja, genau. Also das, so, jetzt stehst du vor dem Problem, du bist 31 Jahre alt, hast 30.000 Euro Schulden und hast über 30.000 Euro Schulden und hast keinen Job. Nein. Ich habe seit dem 9. Januar versucht, jeden Tag so ins Casino zu fahren, weil ich nur 325 Euro im Monat haben müsste, um schneller aus den Schulden rauszukommen. Du bist ins Casino gefahren, in ein Spielcasino? Spielcasino, ja. Bist du wahnsinnig? Du gehst da noch das Risiko ein, noch Geld zu verspielen jetzt? Ja, ich wollte aber nur 30 Euro pro Tag, also 30 Euro pro Tag wollte ich eigentlich normalerweise nur verdienen. 30 Euro und nicht viel mehr und nicht weniger. 30 Euro. Und wenn ich das Geld habe, sofort nach Hause. Seit gestern habe ich also alles geschafft mit dem, habe ich auf über 500 Euro erspielt. Dachte ich, ja, gut, dann fahre ich heute nochmal. Und heute. Das ist aber nur wirklich ziemlich doof, muss ich sagen. Ja, wirklich. Ja. Also wenn man schon so im Sumpf drin sitzt, dann ins Spielcasino zu gehen, sich da einzureden, dass man da irgendwie jeden Tag 50 Euro gewinnt. Nein, ich wollte nur 30. Ja, egal, 30. Egal. Der Schritt in ein Spielcasino ist schon der Schritt in die Hölle. Unter deinen Umständen, unter den meisten Umständen. Es sei denn, niemand ist steinreich. Ich würde die scheiß Schulden weghaben. Ja, ja klar. Aber du läufst doch viel größere Gefahr, dass du dann noch mehr in neue Komplikationen reingezogen wirst. Ja. Warst du denn schon mal bei einer Schuldnerberatung? Ja, die haben gesagt, 2005, ich war in einer Insolvenzverfahren drin gewesen. Auch mit Rechtsschulden und keine Ahnung was. Also es ist schon alles so durch. Und da ich neue Schulden gemacht habe, komme ich nicht mehr ins Insolvenzverfahren rein. Erst 2015 und ja. Wie lebt denn deine Familie? Deine Frau und deine Kinder? Meine Frau geht teilweise arbeiten und wir leben dann auch halt durch Hartz IV. Das heißt, das ist alles recht mager bei euch. Genau. Und was sagt deine Frau denn zu der ganzen Misere? Was soll sie dazu sagen? Schluckt einfach, oder? Das weiß ich nicht. Es kann sein, dass da Streit ist und dass sie dir Vorwürfe macht. Oder? Nein, Streit nicht, aber wir versuchen jeden Tag, wir gehen zur Tafel und so weiter. Mhm. Das heißt, wir gehen nicht so real, keine Ahnung, in welchem Laden. Wir gehen zur Tafel und da versuchen wir dann das Notwendigste nur zu kaufen. Verstehe, um ein bisschen Geld zu sparen, ja. Mhm. Ja, und wir sind so doof gewesen, die Schulden, die belasten uns auf jeden Fall und ich weiß nicht mehr, wie wir runterkommen. Und deswegen habe ich auch gedacht, wenn ich einen Plan mache mit 30 Euro pro Tag im Casino, das heißt, das ist ein Schilderpop vom Müll. Ja, aber das war beschissen, das war blöd. Ja, was ist denn mit diesen 300, du zahlst im Monat 300 und noch was? 25 Euro, ja. Und dann. Die zahlst du schon mal, das funktioniert auch, dass du die abzahlen kannst. Genau. Ja. Das funktioniert. Aber ich habe ausgerechnet, wenn ich das bezahle, sind es ungefähr noch 92 Monate, bis wir am Ziel sind. Mhm. Und das ist lange. Das ist 92 lange. Monate. Ja, natürlich, das ist lang. Und du kannst erst 14 in die Insolvenz gehen, in die private. 15 erst. Mhm. Ja. Da habe ich jetzt keine Ahnung von. Wenn die dich so beraten haben, wird das. Ja, man muss immer so eine Pause haben dazwischen und dies und das und ja. Was sagt denn deine Frau zu dieser Aktion mit dem Spielcasino? Wenn es gut geht, ist es gut. Aber dann habe ich ja gestern 500 Euro in der Hand gedrückt, nur mal zu zeigen, dass ich das kann und schaffe. Und dann hat sie mir gesagt, verspielt das nicht. Ja. Heute sind komplett die 500 Euro weg. Ja, ein bisschen mehr. Noch mehr sogar. Wie viel? Ja. Wie viel mehr? 86. 86 Euro. Na gut, das ist viel Geld auch noch wieder. 86 Euro kann man viel einkaufen. Nee, 680. Ach, 680 sogar, noch schlimmer. Noch schlimmer. Ja. Also da solltest du, glaube ich, daraus lernen, dass du davon die Finger lässt. Nee, das meine ich nicht. Dass du jetzt, tapfer deine 320 Euro abzahlst, dich sonst komplett am Riemen reißt, so schlimm das auch ist für deine Familie und dich. Aber ich schaff das nicht. Ich schaff nicht, die 92 Monate durchzuhalten. Was heißt das? Was bedeutet das? 8 Jahre sind das. Mhm. Mein Großer ist 2 Jahre alt. Plus 8 Jahre sind es ungefähr. Das sind 10. Was antworten die von der Beratungsstelle dir denn, wenn du so sagst, ich schaffe das nicht? Von der Schuldnerberatung? Mhm. Sagen gar nichts. War ich nicht da gewesen? Also ich war schon da gewesen, aber letzte Zeit nicht und ja. Moment, was? Du warst schon da gewesen, aber in letzter Zeit nicht oder wie? Vor 2 Jahren war ich da gewesen. Vor 2 Jahren, na gut, dann gehst du normal hin. Lass dich nochmal beraten. Die Situation hat sich ja verändert. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es auch für deinen Fall, der ist kompliziert, aber es gibt so viele tausend komplizierte Fälle, dass die auch eine Lösung, ein Lösungsmodell haben. Das natürlich. Jürgen, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch für dich. Was ist die Alternative? Seit ich 18 bin, habe ich nur Schulden. Ich komme nicht von den Schulden runter. Ja gut, dann bist du auch mit Schuld. Das fällt dir ja, nicht vom Himmel. Ja. Da bist du ja schuld dran. Weil du offensichtlich nicht, weil du zu Larifari mit deinem Geld umgehst. Kann man so sehen, ja. So, das heißt, da ist einmal ein faktisches Problem. Das muss, immerhin steckt da ja eine ganze Familie hinter. Das muss in irgendeiner Weise muss ein Plan erstellt werden, was man da tun kann. So, darüber hinaus würde ich dir aber auch noch raten, dass du zusätzlich dir auch noch psychologische Hilfe suchst, dass du dieses Problem in den Griff bekommst. Das ist ja offensichtlich ein tiefseelisches Problem bei dir, dass du mit dem Geld... Ein Psychologe brauche ich nicht. Ich brauche nur einen Typ, der mir ratsam ist, wie ich aus den Schulden rauskomme. Ja, ich habe nur die Sorge, wenn du jetzt einen klugen Plan bekämst, dass das dann doch auch wieder nach einem halben Jahr über Bord geworfen ist. Das nicht. Ich hatte nur gedacht, dass der Plan mit dem Casino wäre ein Plan, ein guter Plan. Ja, aber nein, ist es nicht. Nein, der ist nur ziemlich bescheuert. Um es nochmal zu 30 Euro pro Tag, naja. Ja. Also Björn, wir werden dir jetzt nochmal ein, zwei fundierte Adressen an die Hand geben. Ich kann dir nur raten, geh nochmal dahin. Es sind 2 Jahre vergangen, geh nochmal dahin. Wenn du jetzt sagst, ja, die können mir sowieso nicht helfen, ja, was willst du dann machen? Dann, was heißt das? Dann hast du schon aufgegeben. Es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer eine Lösung. Die ist manchmal bitter für die Person, aber es gibt nie dieses Wort, es geht nicht. Also ich beiß gerne in den Apfel oder in eine Zitrone rein, das ist scheißegal. Hauptsache ich bin scheiß schuldenlos. Das geht mir auf die Nerven. Ja gut. Und nicht irgendwie, die Schulden werden jetzt nicht von heute auf morgen los sein. Das wird jetzt ein mühsamer Weg. Mit 10 Jahren. Also, ja, und wenn es denn 10 Jahre dauert und du aber dabei ein strukturiertes Leben führen kannst, wenn auch ein vielleicht nicht so üppiges Leben, ist es doch auch ein Weg. 10 Jahre bin ich über 40. Ja, Björn, über was reden wir jetzt? Es wird niemand kommen, der dir die Schulden wegzaubert. Nee, das finde ich nicht. Und in deiner Situation sind 30.000 sehr viel Geld, das weiß ich. Aber es ist immer noch eine überschaubare Zahl, es sind nicht 300.000. Ja. Weißt ja. du? So muss man es ja auch sehen. So, jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich immer an und dann kriegst du eine Adresse an die Hand und dann bitte unternimm noch mal was. Lass es nicht so laufen und mach nicht so dubiose Sachen wie mit dem Spielcasino oder gar noch was Schlimmeres. Was Schlimmeres? Ja, dass du irgendwie noch jetzt auf die schiefe Bahn kommst. Ah, nee. Naja, ich sag's ja nur, ne? Das kennt man ja alles. Ja, klar. Lieber Björn, du legst auf, wir melden uns gleich nochmal. Ja, schöne Grüße, ne? Ja, danke schön, dir auch. Okay, tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050 Michael 41. Hallo Michael. Ja, ich grüße dich. Guten Morgen, Domian. Ja, das ist eine freundliche Begrüßung. Na, also im Moment nicht, nee. Michael heißen viele. Ja, ich habe schon mal mit dir gesprochen. Ich bin derjenige, wo diese Dame da geholfen hat, die vergewaltigt geworden ist. Ah, diese 3 Jungs. Absolut. Aus Versehen niedergeschlafen habe. Ich war die Gerichtsverhandlung. Halt, ich fasse mal eben für die Leute zusammen, die nicht zugehört haben damals. Also Michael, 41, mit dem ich gerade rede, hat vor ein paar Wochen hier schon mal angerufen. Folgende Geschichte. Ja, er geht am Abend irgendwo raus und bekommt mit, dass seine Frau vergewaltigt wird. Es sind drei Männer, stimmt, ne? Ja. Männer mit Messer bewaffnet und Michael, 41, ziemlich normal aussehend, geht auf die Männer zu und sagt, lass die Frau in Ruhe, ich bin Kampfsportler. Die machen sich über ihn lustig, von wegen, ja, können viele reden. Er warnt nochmal oder sogar dreimal, weiß ich nicht. Dreimal. Ja. Und die nehmen ihn nicht ernst. Und dann hat Michael, der Kampfsportler ist, 3 Männer plattgeschlagen. Einer lag während unseres Gesprächs, als wir uns hier eine Strippe hatten, auf der, jetzt ist hier gerade was runtergefallen, aber das ist nicht schlimm, auf der Intensivstation im Koma. Ja. Und es stand jetzt, das muss ich noch hinzusagen, Sachlage war so, dass die Angehörigen dieser Täter dich nun angezeigt haben wegen Körperverletzung. Ja. So, ja, so, was ist jetzt daraus geworden? So, diese Richterin, wo ich da hatte, die war einfach die Hetze, die war richtige Männerhasserin, wo die dann noch gehört hat, was die gemacht haben. Oh weh, oh weh, oh weh. Und der eine hat 2 Jahre bekommen und die andere 1 Jahr Bewährung. Ja, und du? Ich bin freigesprochen worden. Du bist frei. Also es war doch ich habe gedacht, das sind jetzt 2 verschiedene Gerichtsverfahren. Einmal das Gerichtsverfahren gegen die Täter wegen der Vergewaltigung und einmal ein Gerichtsverfahren gegen dich wegen Körperverletzung gegenüber den Tätern. Nein, das war dasselbe noch es war auf eine Gerichtsverfahren. Ich verstehe. Ja. Und du bist freigesprochen worden? Ich habe gezittert, ich habe mir in die Hose gemacht, ich hätte mir Winkel anziehen können, glaub mir. Ja, glaube ich. Wir haben wirklich noch viel über deinen Fall gesprochen und fanden das wirklich unfassbar, dass du jetzt dich nochmal vor Gericht verantworten musst, weil wir natürlich Respekt hatten vor dem, was du da gemacht hast. Aber weißt du, das habe ich der Richterin gesagt. Ich habe gesagt, das würde ich jederzeit wieder tun bei so Wichser. Und zwar mich dumm angeguckt, aber. Ja, nur muss man wirklich vorsichtig sein. Das kann man wirklich nur machen, wenn man sich sehr gut kennt und man sehr, sehr selbstsicher ist. Ja. Und das hätte ja auch noch schlimmer ausgehen können, ne? Das ist korrekt. Du hättest ja auch niemanden umbringen können. Wenn man Kampfsportart macht, Domian, weiß man ja, wie man und wo man hinschlagen muss. Mhm. Und das ist gefährlich. Mhm. Du hättest jemanden umbringen können. Ja, das stimmt, das gebe ich zu, ja. Wie ist jetzt der Gesundheitszustand von den 3 Tätern? Ja, wie soll ich denn sagen? Ja, sind noch etwas angeschlagen, aber die erholen sich wieder. Und ja, ich bin lieber ruhig und reg mich wieder so unnötig auf. Ich wundere mich, dass es so schnell jetzt zu dem Gerichtsverfahren gekommen ist. Ja, ich habe einen guten Anwalt. Ja, okay. Aber die sind auch der eine, den es so schlimm getroffen hatte, der ist außer Lebensgefahr. Ja, da wird wieder langsam wieder fit. Und der wird auch wieder fit, ohne eine Behinderung zu haben. Ja. Ja. Ja. Mhm. Wie hat sich denn das Opfer vor Gericht dann geäußert, was deine Aktion anbelangt? Die hat mir beigestanden und ich war sehr überrascht und ja, und die war wirklich sehr, sehr mutig und ja. Mhm. Und der eine Polizist war interessant. Da war ja auch, da ist er auch dazu gekommen, nur muss um zuzuhören, was so am Gericht war. Und der hat mir auch gesagt, wenn ich was gesagt hätte, hätte er für mich auch ausgesagt. Das ist schon krass, oder Dominieren. Also der welcher Polizist? Der Polizist, wo gekommen ist. Der hat gar nichts ausgesagt. Nee, da hat er, wenn ich was gesagt hätte, hätte er für mich ausgesagt auch. Ja, das ist schon. Also jetzt ist dir ein Stein vom Herzen gefallen? Mir ein Stein, ich habe 25 Kilo verloren. Ich verstehe, Michael. Oh, aber, ich bin so froh, Domian. Ich wollte dich nur mal so dringend sprechen. Ja, weil ich das finde ich wirklich toll, dass du uns das noch erzählt hast, weil viele Stammzuhörer werden sich an die Geschichte erinnern. Das ist ja noch gar nicht so lange her und ich freue mich immer über solche Rückmeldungen. Danke, dass du angerufen hast und du bist ein couragierter Mann. Und du bist auch ein ganz netter Mann. Dankeschön, Michael. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, Domian, mach's gut. Tschüss. Ciao. So, Freunde. Dietmar ist hier. Dietmar ist 43. Guten Morgen, Dietmar. Ja, morgen, Domian. Hallo, Dietmar. Domian, Folgendes. Mein Freund ist 49 Jahre alt. Bitte? Mein Freund ist 49 Jahre alt. Ja. Wir sind seit 25 Jahren zusammen. Ja. Und der ist vor 3 Wochen ins Krankenhaus gekommen, wegen der Gallen-OP. Mhm. Also er hat seine Galle rausbekommen und kam dann nach Hause, hat dann Koliken bekommen, also Schmerzen, sehr schlimme Schmerzen mit Schweißausbrüchen und alles. Und unsere Hausärztin hat den dann sofort wieder ins Krankenhaus verwiesen. Und das Krankenhaus, wo er seine Gallen-OP bekommen hat, ja. Die haben sofort gesagt, an uns liegt das nicht. Also. Wie, die haben gar nicht weiter untersucht? Erstmal nicht. Das war dann waren die Blutwerte so schlecht, Die Leberwerte waren sehr schlecht und mein Freund trinkt überhaupt keinen Alkohol, überhaupt keinen Tropfen. Ja, und dann der Freund kommt in das Krankenhaus, in dem er operiert wurde. Ja. Und er sagt, mir geht's schlecht, er ist überwiesen worden von der Hausärztin. Ja. Und da sagen die, und uns liegt's nicht, ohne weiter nachzuforschen. Ja, richtig. Und was haben die dann? Und dann haben die sofort eine Lunge, die Röntgen der Lunge beanlasst. Achso, er wurde dann doch da behandelt in dem Krankenhaus. Ja, das schon. Weiter behandelt. Aber nicht auf seine Galle, sondern erstmal auf die Lunge. Lunge. Warum? Also Lungenröntgen, MRT, CT. Bei der CT haben die festgestellt, dass er was an der Lunge hat. Mhm. Dann haben die uns erstmal verrückt gemacht. Also wir haben 3 Wochen lag er da umsonst. Also ja. Völlig umsonst. Ja. Ja, was haben die in den 3 Wochen dann für eine Diagnose gestellt? Was haben die gesagt, was er hat? Die haben den nur verrückt gemacht. Also uns verrückt gemacht. Was heißt denn verrückt gemacht? Die haben dann Lunge und dann haben die noch Röntgenbilder und was weiß ich nicht noch alles gemacht. Ja gut, aber die müssen ja irgendwas zu euch gesagt haben, was er vielleicht hat. Was heißt verrückt gemacht? Haben die eine schlimme Nachricht? Haben die gesagt, er hat vielleicht Krebs oder sowas? Nein. Mein Freund lag in der Halbnarkose und dann hat er mitbekommen, wie sie zu ihm wie die Ärzte sich unterhalten haben. Und das darf auch nicht sein. Sind das Metastasen? Sind das keine? Mhm. Und dann hat mein Freund gesagt, was ist denn hier los? Ja, sie sind nicht betroffen. Weswegen lag er denn überhaupt in der Halbnarkose? Weil die haben eine Bronchoskopie gemacht. Ach so. Und in der Bronchoskopie haben die keine Tumore gefunden. Wie ist denn der Stand der Dinge heute? Bitte? Wie ist denn der Stand der Dinge heute? Der Stand der Dinge heute, der liegt jetzt in Duisburg in der Klinik. Und dann haben sie sämtliche in der Brust die Lymphknoten alle entfernt. Also er ist dann in eine andere Klinik gekommen? Ja. Ja, der liegt jetzt in Duisburg. Die haben den in der anderen Klinik nicht richtig behandelt, willst du damit erzählen? Genau. Ja, und dann ist er nach Duisburg in die neue Klinik gekommen. Und was ist jetzt die Diagnose? Der Arzt hat heute gesagt, wenn die Werte schlecht aussehen, sieht es schlimm aus. Aber was für eine Krankheit hat er denn? Der hat in der Lunge hat er 2 große Flecke. Heißt das, dass er Krebs hat in der Lunge? Hoffentlich nicht. Das kann man immer noch nicht sagen. Nee. Mhm. Aber seit 3 Wochen gehen wir am Rad. Weil ich höre schon, das ist so ein Fall, wo Patienten alleine gelassen werden, wo sie nicht ordentlich aufgeklärt werden. Nee, und wo keiner sagt uns mal ehrlich, was Sache ist. Ja, das kommt leider immer und immer, immer und immer wieder vor. Und offensichtlich wart ihr bei dem ersten Krankenhaus da auch nur komplett in den falschen Händen. Ja, komplett. Hast du denn jetzt in der neuen Klinik in Duisburg ein besseres Gefühl? Ja. Das schon. Wer hat denn diese Verlegung veranlasst von der Unsere Hausärztin. Ah, die hat das mitbekommen, dass da was nicht stimmt. Ja. Ja. Das ist ja schon mal ganz gut. Wie wird es jetzt weitergehen? Also ich hole den morgen früh ab aus dem Krankenhaus. Mhm. Und in 5 Tagen kriegen wir ein Ergebnis. Telefonisch. Mhm. Also man das hat kommt mir auch komisch vor. Also. Ja, finde ich auch ein bisschen komisch. Nach so einer schweren Erkrankung sitzt man eigentlich am Arzt gegenüber und bespricht die Befunde. Ja. Auf jeden Fall hat man jetzt alle viele Lymphknoten entfernt. Ist das so? Hast du mir das gerade so gesagt? Ja. Und man sieht einen Schatten auf der Lunge, aber weiß noch nicht genau, was es ist und die Befunde kommen bald. Es kann noch gut ausgehen, Domian. Mhm. Also ist das jetzt so eine Zeit, wo man wirklich ganz fest die Daumen drücken muss und hoffen? Und 5 Tage beten, hoffen und... Genau. Mhm. Plus die Zeit, die wir schon hinter uns haben. Also ja. Wir sind jetzt schon durch die Hölle gegangen. Also... Mhm. Ihr seid ein Paar, ne? So habe ich das verstanden. Ja, seit 25 Jahren. Seit 25 Jahren. Mhm. Oh, weia, Dietmar, dann drücke ich aber wirklich die Daumen, dass dieser Schrecken bald ein Ende findet. Weißt du, Domian, ich habe meinen Vater an Lungenkrebs verloren. Du kennst das. Also. Du weißt, was das bedeutet. Ja. Mhm. Mein Vater ist operiert worden und der hat noch 5 Jahre gelebt. Mhm. Aber für einen 49-jährigen Menschen, mhm, wenn du jetzt sagst, sagt der Arzt, du hast nur ein halbes Jahr, was ist das denn? Lass uns mal da noch nicht jetzt drüber nachdenken, bevor noch keine endgültigen Befunde da sind. War er denn, oder ist er Raucher? Ja. Hat er viel geraucht? Nein. Wie viel denn? 15 Zigaretten am Tag. 15? Ja. Und das sein ganzes Leben lang? Ja. Naja, das ist schon eine ganze Menge, wenn auch nicht so... Schon. Ja, aber der hat für eine Autozulieferfabrik gearbeitet, da hat der viel Gummi eingeatmet. Mhm. Ach so, verstehe. Ja. Mhm. Ja. Mensch, Dietmar, also wirklich von Herzen wünsche ich euch, dass es gut geht und dass ja, dass das wirklich jetzt eine gutes Telefonat wird mit der Klinik. Domian, das muss gut gehen. Das muss gut gehen. Ich drücke ganz fest die Daumen, ich verspreche es dir. Alles Gute für dich und deinen Freund Dietmar. Danke, Domian. Tschüss und grüße ihn herzlich von mir. Mach ich. Ja. Tschüss. Alles Gute, tschüss. Antonio ist hier. 22. Guten Morgen, Antonio. Guten Morgen, Herr Domian. Antonio, was geht's bei dir? Ja, und zwar, ich bin verliebt, schon seit ein halbes Jahr. Mhm. Und halt... Mein Traummädchen ist schon seit 4 Jahren ungefähr vergeben mit einem guten Kumpel von mir und ich traue mich halt, meine Gefühle ihr nicht zu zeigen. Moment, du bist verliebt seit einem halben Jahr, aber das Traummädchen ist seit 4 Jahren vergeben. Mit einem guten Kumpel von mir. Ja, aber du, wie lange kennst du dieses Mädchen denn schon? Ach, schon etwas länger, über 4-5 Jahre. Und jetzt, seit einem halben Jahr, bist du erst verliebt in die? Ja, es ist halt passiert. Ja, manchmal. Am Anfang dachte ich mir nicht so, aber danach. Richtig verliebt? Ja, ist schon kritisch. Beschreib mal dein Verliebtsein. Ja, ich hätte sie schon gern bei mir im Arm. Muss mal einschlafen. Wie oft am Tag denkst du an sie? Ja, wir treffen uns öfters halt, ne? Wir sind oft zusammen unterwegs mit ihrem Freund. Achso, du siehst die sogar jeden Tag? Ja, sie wohnt ja irgendwie um die Ecke. Und ihr seht euch jeden Tag? Ungefähr. Hat die eine Ahnung davon, was denn hier los ist? Nein. Null? Null. Wie? Das lasse ich mir nicht anmerken. Wie ist dein Verhältnis zu ihrem Freund? Ja, wir kennen uns schon seit der Grundschule. Okay, man kennt sich. Aber wie ist das Verhältnis? Ist das sehr eng? Ja, schon. Wie eng? Ja, teilen uns öfters halt alles, ne? Geld und so ein Kram. Würdest du sagen, dass das ein enger Freund? Guter Kumpel. Ein guter Kumpel oder enger Freund? Kumpel ist so ein bisschen... Enger Freund. Eher Freund schon. Kumpel ist ja nur so ein bisschen weiter weg als ein Freund. Ein Freund ist ja was Engeres. Ja, also enger Freund. Da hast du aber jetzt ein Problem. Ja, ich möchte halt nicht, dass alles kaputt geht. Wie komisch, aber wenn du die 4 Jahre schon, ja gut, das gibt's halt. Wenn du die 4 Jahre kennst, dass du jetzt gerade vor einem halben Jahr angefangen hast, dich in sie zu verlieben. Ja, manchmal passiert's einfach. Verstehe. Ja. Manchmal passiert's. Was hast denn jetzt so für Pläne? Was überlegst du dir, was du tun solltest? Ja, das weiß ich nicht. Ich bin mir noch unsicher. Also ich denke mal vielleicht, ich habe mir gedacht, so Kontakt erstmal so abbrechen, weil es gibt mir schon etwas länger etwas mies. Hast du, also die hat überhaupt keine Ahnung, sagst du? Nee, ich lasse mir das ja nicht anmerken. Du lässt es dir nicht anmerken. Und wenn du sie so beobachtest, wie ist die dir gegenüber? Ja, eigentlich sehr normal. Normal. So freundschaftlich. Also wie immer all die ganze Zeit. Genau. Ja. Ach, Antonio. In dem Fall würde ich wirklich auch so in die Richtung gehen, die du gerade angedeutet hast. Auf Distanz zurück, Kontakt reduzieren, damit du nicht... Aber fällt das nicht auf? Ja, das kannst du ja ein bisschen vor... Ich weiß nicht, wie eng ihr da seid. Man kann ja auch so einen Kontakt ein bisschen runterfahren oder anfänglich vorsichtig runterfahren. Okay. Also ich würde jetzt nicht in dem Fall dir sagen, komm, geh aufs Ganze und sag's dir. Das klingt alles zu... ist die Freundin des guten Freundes, finde ich, immer tabu. Ja, deswegen. Ne? Das ist Ehrensache, finde ich. Dann kriegst genau. Aber andererseits, wenn die Liebe so richtig reinknallt und beide irgendwie in Flammen stehen, kann man da nichts dran machen. Ist aber in dem Fall nicht so. Die benimmt sich dir gegenüber ja ganz normal. Genau. Ich würde wirklich, das ist so ein Fall, wo ich sagen würde, komm, versuch das zu unterdrücken und versuch's dir abzuschminken, guck dich um nach anderen Mädels, versuch so wenig wie möglich mit ihr Kontakt zu haben, ohne dass es auffällt. Dann musst du so ein bisschen taktieren. Und immer wenn die Gedanken aufkommen, würde ich mir die Gedanken aus dem Kopf wischen. Muss ich halt anders beschäftigen, auf jeden Fall. Ja, ablenken. Ablenken ist immer das Allerbeste. Und da das noch nicht so weit fortgeschritten ist, ist vielleicht die Chance, dass du schaffst, ohne großen Schaden zu nehmen. Wie lange bist du denn schon solo? Ja, knapp anderthalb Jahre. Mhm. Auch hinter mir 2,5 Jahre Beziehung gehabt. Mhm. Ja. Bist du denn so ein Typ, der dann auch so viel auf die Rolle geht und auch mit anderen in Kontakt kommt, auch mit anderen Mädels? Ja, was heißt, ich bin eher so der Softie. Also ich bin schon ein treuer Typ. Ja, ist doch nett. Aber du bist nicht so ein Stubenhocker, du gehst auch raus und mit Freunden. Ja klar, das schon. Ja, das meinte ich jetzt. Ja. Ja, feiern, Partys auf jeden Fall. Ja, genau. Antonio, das Scheinwerferlicht musst du wegnehmen von der Frau. Bleibt mir keine einzige Wahl. Genau, tu es weg und versuch eine andere schöne Frau zu finden, wo du deine Scheinwerfer draufstellen kannst. Ist das Beste, glaube ich. Hoffe ich. Mehr kann ich dir nicht sagen. Das wäre jetzt so würde ich es an deiner Stelle auch machen. Man kann sich immer in so eine Sache auch noch in der Phase reinsteigern oder man kann auch schon selbst eine Mauer aufziehen und sagen, nee, komm, Schluss, da ist Terrain, das ist nicht für mich. Tabu, das ist Tabu. Ja gut. Mein Lieber, ich wünsche dir gutes Gelingen. Dankeschön, Damian. Alles Gute. Gut, danke, genau. Tschüss. Ciao. Tschüss. So ihr Lieben, wen es interessiert, 1:42 Uhr haben wir. Wir haben Nils hier und Nils ist 27 Jahre alt. Guten Morgen, Nils. Ja, hi Domian. Hallo Nils, um was geht? Geht's? Du hattest gestern eine Dame am Telefon und zwar die Kim. Ja. Die konnte nicht zum vaginalen Orgasmus kommen. So, und jetzt habe ich einen Fachmann, der das erklären kann. Ja, erzähl mal. Das ist jetzt schwer. Auf jeden Fall, bei mir ist, ich habe was ganz Ähnliches. Ich komme beim Geschlechtsverkehr, beim Geschlechtsverkehr nicht zum Samenerguss. Ich komme zum Orgasmus, aber ich komme halt nicht zum Samenerguss. Du kommst zum Orgasmus und nicht zum Samenerguss? Ja, das ist so. Wenn ich selber Hand anlege, sag ich mal so, ja, dann komme ich zum Samenerguss. Aber halt, wenn ich mit einer Frau schlafe und mit einer Frau den vaginalen Verkehr ausführe, dann komme ich nicht zum Samenerguss. Ich komme zum Orgasmus, aber halt... Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Nee, ich... Das habe ich wirklich noch nie gehört. Das heißt, du hast wirklich einen Komplett-Orgasmus ohne Samenerguss. Also ohne Samenerguss, ja. Und du bist sicher, das ist auch so. Du weißt es. Das ist so. Wie gesagt, die erste Zeit haben wir immer mit Kondomen verhütet. Genau, da kannst du sehen. Und da sieht man es dann halt. Und das ist halt... Aber nochmal, ist der Orgasmus vielleicht doch ein Tick anders als den du hast, wenn du es dir selbst machst? Nein. Nein. Also das ist komplett gleich. Komplett gleich, von der Intensität völlig identisch. Ja, das fühlt sich komplett gleich an. Das habe ich noch nie gehört. Ich habe es noch nie gehört. Wie gesagt, ich war bis vor 2 Monaten noch mit meiner Freundin zusammen, ein halbes Jahr. Die erste Zeit haben wir immer verhütet und da dachten wir, ja, vielleicht kommt das wegen den Kondomen. Mhm. Hört man ja ab und zu mal, dass einige sagen, ja, mit Kondomen komme ich nicht oder so und ja. Ja, ja, aber die kommen dann gar nicht, das ist das Ding. Du also kommen im Sinne von die haben keinen, die haben dann auch keinen Orgasmus. Verstehst du? Mhm. Ach so, das ist ja. Das ist bei dir anders. Wie gesagt, und wenn ich selber Hand anlege, dann kommt halt Samenflüssigkeit raus und ja halt beim Geschlechtsverkehr nicht. Und ich war damit auch schon beim Arzt. Ja? Der sagte auch schon, ja, es könnte sein, weil ich vorher lange Single gewesen bin. Und durch die Selbstbefriedigung, dass der Penis dann sozusagen ja nicht mehr so sensibel ist. Und der hat mir auch eine Creme mitgegeben, die die Haut wieder sensibilisieren soll. Mhm. Aber die hat auch nicht viel genutzt. Und ja, seitdem bin ich eigentlich nur noch, ja, hatte ich 7 One-Night-Stands und danach halt immer schnell weg und bloß keinen Kontakt mehr. Weil man abends dann noch immer sagen kann, ja, ich hatte wohl 1-2 Bier zu viel und ja, halt. Moment, das ist ja dann, warum? Warum 1-2 Bier zu viel? Warum sagst du das? Ja, dass man dann sagt, ja, ich bin nicht gekommen oder so und ja, weil die Frauen sich wundern. Ja, weil man will ja nicht, dass sie sozusagen denken, ja, der schießt nur mit heißer Luft oder so. Ja, verstehe. Wobei das ja eigentlich, solange du dich nicht vermehren willst, ist es ja eigentlich wurscht. Du hast ja das ist es. Ne, du hast deinen Spaß und ob da nun was kommt oder nichts kommt, ist auch egal. Ja, das ist das Problem, ja. Das ist, die meisten meldet, oder halt die Beziehung mit meiner Ex-Freundin ging auseinander, weil sie sagte auch, ja, was soll ich machen, wenn, ja, halt der Kinderwunsch bei ihr schon irgendwann da gewesen wäre. Und sie sagte auch, ja, was soll ich da machen? Das ist, ja. Wie, und deshalb ist die Beziehung kaputt gegangen? Deswegen ist die Beziehung auseinandergegangen, ja. Das stimmt nicht. Wie, du bist 27 und wie alt war sie oder ist sie? Sie war auch 27. Und deshalb ist die Beziehung auseinandergegangen? Ist ja krass. Ja. Ist ja krass. Naja, gibt's alles. Männer verlassen auf Frauen, die keine Kinder kriegen können. Das gibt's auch umgekehrt. Wobei das bei dir ja nun ein Sonderfall ist. Nochmal in deine Vergangenheit zurückgeblättert. War das immer, definitiv immer so bei allen Frauen, die du hattest? Ja, das war immer so. Du hast noch keinen Samenerguss in einer Frau gehabt? Oder mit? Nein. Während eines Geschlechtsverkehrs? Nein. Also ich hatte schon damals ganz am Anfang meine Freundin gesagt, ja, sie hat sich daneben gelegt und hat gesagt, ja, wieso passiert das, wenn du dich selber anpackst? Und wie gesagt, die Mädels denken dann immer, ja, findest du mich nicht attraktiv genug? Und dann fang mal an zu erklären. Dann ist, Also, der Ratschlag deines Arztes da in Ehren. Ich will jetzt ja wirklich keine Küchenpsychologie betreiben, aber alles in mir schreit danach, das sagt, das ist irgendeine seelische Blockade. Irgendwas. Warum auch immer und wie auch immer begründet. Glaube ich. Der Arzt, bei dem du gesprochen hast, was war das für ein Facharzt? Nein, das war ein normaler Hausarzt. Ach ja, dann würde ich aber an der Stelle erstmal zu einem Urologen gehen. Weil die sind natürlich schon viel gewiefter mit solcher Problematik und kennen das vielleicht auch. Ach so. Das würde ich auf jeden Fall mal machen. Geh mal zu einem guten Urologen, wenn du dich in deiner Umgebung da auskennst. Erkundige dich mal ein bisschen und berate dich mal mit dem Urologen. Vielleicht hat der, wenn es keine körperlichen Ursachen dafür gibt, vielleicht hat der Urologe, meistens haben Urologen auch so angeschlossenen Tipps, wo Therapeuten sind, die sich gerade dann auch mit solchen Dingen gut auskennen, wo man hingehen kann. Das kann auch nicht jeder Therapeut, das ist so was Spezielles, glaube ich. Ach so. Also ja. Der erste Schritt ist der Urologe, finde ich ganz wichtig. Wobei, wie gesagt, du musst es immer erklären bei den Frauen, aber wenn die Frau zunächst nicht schwanger werden will, ist es doch alles wunderbar. Ja, ich sag mal, so in der ersten Zeit ist es vielleicht noch ganz schön, aber dann halt irgendwann, wenn es fester wird und dann steht man dann ja halt schon ein bisschen doof da. Ja, und deswegen, ich hatte auch schon, wie gesagt, einen Kumpel habe ich mir mal anvertraut, der sagte auch, oh geil, kannst du die durch Gegend poppen, ich sag ja, und weil mit Krankheiten und so. Ja. Dann ja, trotzdem kannst du noch immer sagen, ich komme nicht. Und das war mir auch zu riskant und deswegen. Guter Hinweis, dass du das so sagst. Es gibt ja auch noch die Krankheiten. Es geht ja bei der Verhütung nicht nur um die Verhütung, sondern es geht auch um die Verhütung von Krankheiten. Mhm. was immer mehr vergessen wird. Und deshalb gehen die Zahlen der Geschlechtskrankheiten auch rapide in die Höhe, was erschreckend ist, weil ganz viele, auch jüngere Leute, einfach nicht mehr drüber nachdenken. Das, ja, wollte ich gerade sagen. Das wird ja immer riskanter und ja. Es gibt so viele ekelhafte Geschlechtskrankheiten, die man sich holen kann und vor denen man sich schützen kann, wirklich durch Kondome. Zumindest ein bisschen schützen kann. Nils, geh zum Urologen zunächst. Und wenn der nicht weiter weiß, soll der dich weiter lotsen zu irgendeiner sexualpsychologischen Betreuung. Alles klar. Alles Gute. Dank. Und viel Erfolg. Ja, dir tschüss. Auch noch. Ciao. Dankeschön, tschüss. Hier ist Dietmar. Dietmar ist 32. Guten Morgen, Dietmar. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Dietmar. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, und zwar hat sich vor jetzt mittlerweile 16,5 Jahren mein Vater damals erschossen. Erschossen? Ja, erschossen. Das ist eine krasse Form, sich zu töten, finde ich. Wie hat er sich erschossen? Mit seinem Kleinkaliber Luftgewehr. In den Kopf? Ja, in den Mund gesteckt und abgedrückt. Ja. Bei euch zu Hause? Ja. Zu Hause auch noch, in der Wohnung? Ja, zu Hause. Meine Mutter hat sich von ihm scheiden lassen. Mhm. Ein Jahr später dann, genau an dem 1. September, also der Scheidungstag, an dem Tag hat auch noch mein kleiner Bruder Geburtstag, hat er sich dann die Kugel gegeben, auf gut Deutsch. Wer wohnte denn noch in dieser Wohnung? Ich und mein Bruder. Du und dein Bruder? Ja, war ein großer Bauernhof und... Hast du ihn auch gefunden? Mein Bruder war zuerst von der Schule. Den hatte ich dann auf unserer Diele, also auf dem großen Flur gefunden. Er war völlig verstört da und dann bin ich rein und ja, da lag er. Du hast ihn gesehen? Ja. Wir haben das gesehen. Wie sah er aus? Ja, sah er aus. Wie heute noch, also der lag da auf dem Fußboden und also hinter der Schlafzimmertür und war am Zittern. Ne? Ach, er lebte noch? Er lebte noch einen Tag weiter, ja. Ich habe immer die Vorstellung, wenn sich jemand in den Kopf schießt, dass auch das Gesicht völlig entstellt ist oder der Kopf zerplatzt ist oder irgendwas. Nein. Nach einer Austrittswunde hinten am Kopf. Ach, also er lebte noch, war er bei Bewusstsein? Also, ja, das kann ich so nicht mehr sagen, ob er noch bei Bewusstsein war. Der ist innerhalb kürzester Zeit Hubschrauber, Krankenwagen etc., Polizei, alles Mögliche da gewesen. Die haben ihn dann nach Bremen in ein Klinikum geflogen. Mhm. Und dort ist er dann am nächsten Tag eingeschlafen. Mhm. Also mehr kann ich da nicht zu sagen. Mhm. Ich habe es auch nicht mehr wirklich im Kopf. Ich weiß nur. Auch schon sehr lange her. Ja. Hast du mich deswegen auch angerufen? Ja. Warum genau? Ich habe seit diesen 16 Jahren ganz viel damit zu tun. Ich bin 4 Jahre später in Behandlung gegangen, in eine Klinik, weil ich dann auch irgendwann versucht habe, mir das Leben zu nehmen, weil ich da nicht mehr mit klar kam. Dort war ich 9 Monate. 9 Monate? 9 Monate am Stück, ja. Mhm. Bei jedem Ausgang etc. irgendwas anderes passiert ist. Das heißt, ich habe keine Chance ausgelassen, irgendwie mir was anzutun zu wollen. Mhm. Und ja, das zieht sich halt bis heute durch mein Leben. Das heißt, du bist heute auch in gewissen Situationen oder Phasen noch selbsttötungsgefährdet? Es kommt wieder hoch, ja. Mhm. Es kommt wieder hoch. Noch ein oder zwei Fragen zu deinem Vater. Warum hat er das denn getan? Wegen der Scheidung? Zum einen wegen der Scheidung, ja. Und soweit ich das weiß, ist er der Annahme gegangen, dass also meine kleine Schwester, unsere Jüngste, nicht sein eigenes Kind gewesen wäre. Er war halt auch noch von einer alten Schule. Ne? Er hat halt und dementsprechend hat er dann auch gehandelt. Aber hat er euch etwas hinterlassen, einen Brief? Ist ein Brief gefunden worden, der wurde dann aber verleugnet. Also wir haben den gefunden im Auto, wir Kinder, und dieser Brief ist dann verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Es wollte auch niemand was von hören. Und ich habe bis heute mit meiner Mutter da nicht drüber reden können. Ach, es kann sein, dass sie diesen Brief sogar noch hat? Ich glaube nicht, dass sie den noch hat, nein. Mhm. Es wäre zu riskant gewesen, dass den noch einer findet. Ach so. Also du und dein Bruder, ihr beide habt bei dem Vater gelebt auf diesem Bauernhof. Ja, kurzzeitig noch, ja. Das heißt, er hat euch ja nun auch etwas Ungeheures angetan. Er hat euch verlassen, ihr wart noch sehr jung. Und er musste sogar damit rechnen, dass ihr seine jungen Söhne ihn, und so kam es dann ja auch, findet. Richtig. Hat dich das dann, wenn du dann, da hast du wahrscheinlich Millionen Mal schon drüber nachgedacht, nicht auch öfters mal in großen Zorn versetzt? Doch, ich war lange Jahre in sehr großer Wut. Wie denkst sehr du? Großer Wut. Und heute, nach so vielen Jahren, wie denkst du? Also mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, wütend bin ich auf ihn auf alle Fälle immer noch. Mhm. Immer noch. Mhm. Immer noch. Im Nachhinein, man weiß nicht, was in so einem Menschen vorgeht. Ich war sowieso ein ganz ruhiger Mensch, daher, also er war immer ein Eigenbrötler, hat immer nur viel nachgedacht, aber nie groß geredet oder irgendwas. Das stimmt. Man konnte es nie merken, dass irgendwas kommen würde in der Hinsicht. Das stimmt natürlich. Und das ist ja auch in gewisser Weise berechtigt, dass man da sehr wütend und zornig ist. Auf der anderen Seite hast du es gerade richtig gesagt. Man weiß nicht, was in ihm war und in welch großer seelischer Not er gestanden hat. Wahrscheinlich in einer ungeheuren Not. Und dann ist es zu dieser schlimmen Tat gekommen. Wenn du immer wieder diesen Impuls hast, dir das Leben nehmen zu wollen, warum? Seit dem Tag an ist, wie gesagt, alles auseinandergegangen. Ich habe noch ein halbes Jahr bei meiner Mutter gelebt danach. Es wurde nicht drüber gesprochen, gar nichts. Dann bin ich ausgezogen. War halt seit dem Tag auch auf mich allein gestellt. Und das hat mich halt jedes Jahr aufs Neue eingeholt. Immer zu diesem Jahrestag hat es mich immer wieder eingeholt. Ich meine, das ist ja auch eine traumatische Szene, die einen so jungen Menschen wie dich und deinen Bruder auch aufs Tiefste traumatisiert. Du kommst nach Hause und siehst deinen sterbenden, zitternden Vater da liegen, der sich ins Gesicht geschossen hat. Also ja. schlimmer geht's ja kaum mehr. Eigentlich nicht. Ja. Dass das natürlich eine elementare Erschütterung in dir ausgelöst hat, ist mir völlig klar. Und wenn diese Erschütterung nie adäquat behandelt wurde, richtig, vielleicht wurde ja gar nicht richtig behandelt, auch in deinem neunmonatigen Aufenthalt da nicht. Wie hast du dich denn da gefühlt in dieser Klinik? Also ich habe die ersten Monate, habe ich mit gar keinem gesprochen. Das weiß ich noch, als wenn es gestern gewesen wäre. Das hat sich erst die letzten 3 Monate geöffnet. Hm. Bin dann auch entlassen worden, dann waren diese 9 Monate vorbei. Und habe dann auch irgendwie keine Nachbehandlung oder irgendwas in Polen bekommen, zu irgendeinem Psychologen oder sonst irgendwas zu gehen. Und dann gab es auch nie mehr eine psychologisch-therapeutische Betreuung, eine ambulante? Nein. Nein. Ich bin zwischendurch von mir selbst aus nochmal zum Psychologen gegangen, weil ich einfach reden musste. Aber seit dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr. Nein, es gab also keine weitere Behandlung. Wie lebst du heute? Zum Beispiel, was für einen Beruf hast du? Gar keinen. Du bist zu alt. Ich halte das nicht lange aus. Ich fange zwar an zu arbeiten und dann irgendwann holt mich das alles ein. Und hast du auch nie eine Ausbildung gemacht? Ich habe damals eine Ausbildung angefangen und die habe ich dann nach 1,5 Jahren abgebrochen. Mhm. Verstehe. Weil das halt in diesem Zeitraum passiert ist, wo ich gerade angefangen habe. Ja, genau. Und von dem Tag an, nein. Wie bist du solo? Jetzt bin ich solo, ja, seit 7 Monaten. Aber es gab schon mal auch eine Zeit der Beziehung. Insgesamt, ja, gab es mittlerweile schon 12 Jahre Beziehung, ja. Und die Beziehung, also das Glück der Liebe, hat dich das mal eine Weile so über die Traurigkeit hinweg heben können? Also es war halt so, dass ich mich in den ersten 9 Jahren in dieser ersten großen Beziehung oftmals damit abfinden konnte. Ich konnte damit anders umgehen. Mhm. War für mich wesentlich einfacher. Das Leben wurde einfacher. Ich konnte arbeiten gehen. Ich konnte einfach, man konnte einfach wieder ein bisschen Mensch sein. Man hat wieder ein Stück weit selber auch Familie gehabt. Aber jetzt holt es sich ein. Ja, jetzt holt es mich wieder ein. Mhm. Ich finde das eigentlich auch so, selbst wirklich für einen Laien auch so logisch, dass dich das einholt. so verständlich. Es wär, du wärst ja schon ein Übermensch, wenn du das alles locker, flockig weggesteckt hättest und heute ein prima Leben leben würdest. Das wäre fast schon unnatürlich. Wäre schön, ja. Ja, ich wünsche es dir von Herzen, dass das irgendwann kommt, aber nach so einem schlimmen Vorfall und dann nie adäquat behandelt worden, finde ich das völlig einleuchtend, dass es so ist. Du brauchst ganz dringend so eine Art posttraumatische Therapie. Wir werden dich jetzt gerne beraten, wo und wie du das am besten machen solltest. Rate ich dir sehr, sehr dringend zu machen, Dietmar. Ja, gerne. Ganz, gerne. Ganz dringend. Und wir geben dir gleich die entsprechenden Sachen an die Hand. Bitte leg du auf und wir melden uns gleich. Ja, mach ich. Von Herzen alles Gute, Dietmar. Danke, Jungs, dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. In der Technik, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik ist und war Christoph Gellert. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Mit einer freien Themennacht. Ja, bis dahin, schlaf gut. Tschüss.